Eine ruhige Stellung in Flandern. In Frémicourt wird das Bataillon verladen und nach Cambrai transportiert. Hier bleiben wir 2 Tage, um den Somme-Dreck abzuwaschen. Was an Ausrüstungsgegenständen und Kleidern nötig ist, wird ersetzt. Ein Appell des ganzen Bataillons findet statt. Die Hälfte der Leute fehlt. Teils liegen sie in Lazaretten, teils ruhen sie im Schlamm von Thiepval. Unser Brand ist, wie wir noch erfahren haben, an seiner Verwundung im Lazarett plötzlich gestorben. Wilkens ist tot und Schaubel verwundet. Nur Thiel und ich sind von der ehemaligen Gewehrbedienung übrig geblieben. Ähnlich ist es auch bei anderen Gewehren. Die Verluste des Regiments sind gewaltig. Es fehlen 27 Offiziere und über 1100 Mann. Nun werden Beförderungen ausgesprochen und eiserne Kreuze verteilt. Thiel erhält es auch. Nach 2 Tagen werden wir abermals verladen. Nordwärts geht die Fahrt. Wohin sie geht, wissen wir nicht. Wir haben auch kein Interesse daran. Uns interessiert nur, dass es nicht zur Front geht. Nach längerer Fahrt befinden wir uns in Belgien, und zwar in Flandern. Auf dem Bahnhof Kortrijk verlassen wir den Transportzug. Das Bataillon marschiert mit Musik durch die Stadt. Die Straßen stehen voller Menschen. Man sieht endlich einmal lachende Mädchengesichter. 1 Stunde später zieht unsere Maschinengewehrkompanie in dem Städtchen Kurne ein. Friedlich träumt es im Schein der Abendsonne. Wir sind seit langer Zeit wieder einmal so recht froh und fühlen uns frei von aller Bedrängnis. Man lebt immer nur in der Gegenwart und kümmert sich nicht mehr um das Gestern und das Morgen. Der starke Kontrast, vor einigen Tagen noch im Trommelfeuer und im Morast des Somme-Gebiets, heute in der sonnigen, friedlichen Landschaft, löst bei uns Wunder aus. Wir sind wieder Menschen geworden und zur Kultur zurückgekehrt. Wir sind unter Menschen, die uns freundlich gesinnt sind und mit denen wir uns sogar unterhalten können. Die Flamen sprechen Plattdeutsch. Nachdem die Quartierfrage gelöst ist, begeben wir uns ins Städtchen. Wir kaufen Kleinigkeiten und spazieren in den Straßen umher. Thiel geht in viele Läden und kauft alles unnütze Zeug, nur um auf die Weise die Bekanntschaft eines Mädchens zu machen. Wir landen dann in einem Restaurant. Bald bin ich mit Zocher allein. Thiel haben wir verloren. Auch im Quartier war er nicht zu sehen. Als wir am nächsten Morgen um 9 Uhr antreten, steht er plötzlich neben mir. Er hatte ein schöneres Quartier gefunden. Niemand hat es gemerkt, dass er die Nacht nicht anwesend war. Schon am übernächsten Morgen treffen Ersatzmannschaften ein. Meist sind es ganz junge Leute. Sie kommen von einem Rekrutendepot. Am Nachmittag werden die 9 Leute auf die einzelnen Gewehre verteilt. Thiel ist Gewehrführer geworden und ich sein Richtschütze. Auch Zocher ist an unserem Gewehr. Dazu kommen 2 neue. Die beiden heißen Lorenz und Imme. Wir freuen uns, dass wir so zusammengeblieben sind. Am Abend dieses Tages fährt Thiel in die Heimat auf Urlaub. Im Laufe des nächsten Tages marschiert die Kompanie weiter der Front zu. Unser Ziel ist Morschlede. Das Regiment soll vor Ypern eingesetzt werden, wo es verhältnismäßig ruhig ist. Wir sind ja schließlich auch nach hier gekommen, um uns auszuruhen von den Strapazen der Somme-Schlacht. Vor allen Dingen soll sich auch der neue Ersatz an das Frontleben gewöhnen, damit er entsprechende Erfahrungen sammeln kann. Morschlede ist ein größerer Ort, der zum Teil noch von der Bevölkerung bewohnt ist. Er liegt inmitten grüner Wiesen und Tabakfelder. Auf den Weiden grast Vieh, das trotz des Krieges hier immer noch zahlreich vorhanden ist. Die niederen Häuser sind bis an das Dach mit Tabakblättern behängt, die in Luft und Sonne trocknen sollen. In einem unbewohnten Bauerngehöft am Eingang des Dorfes bezieht die Kompanie ihr Hauptquartier. Die Mannschaften werden auf mehrere Räume verteilt. Küche und Schreibstube bleiben im Hof. Obwohl die Front nur 10 Kilometer von hier entfernt liegt, hört man kein Geschützfeuer. Dagegen sollen feindliche Flieger hier öfter ihr Unwesen treiben. Ihre Spuren haben sie an vielen Häusern hinterlassen. Diese Tatsache beunruhigt uns wenig, denn man kann sich vor ihnen immer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, weil man sie kommen hört. Unsere Gewehrbedienung liegt mit 3 anderen auf einem Scheunenboden. Das ist kein gutes Quartier, aber vorläufig müssen wir uns damit abfinden. Am nächsten Tag werden uns die Erlasse der Ortskommandantur vorgelesen. Es ist hier bald wie in der Kaserne. Nach und nach wird das Quartierleben langweilig. In Stellung geht es vorläufig noch nicht. Wir haben jeden Vormittag Gewehr und Fahrzeug reinigen. Wenn es absolut nichts mehr zu reinigen gibt, müssen wir unseren Ersatzmannschaften Unterricht am Maschinengewehr erteilen. Nachmittags haben wir gewöhnlich frei. Da streichen wir durch die Gegend oder laufen im Ort herum. Im Quartier darf man sich nicht sehr aufhalten, denn es werden immer Leute in allen möglichen Funktionen gebraucht. Das wollen wir gern den Neuen überlassen. An einem dieser Tage werden wir wieder einmal geimpft. Das nimmt den ganzen Vormittag in Anspruch. Um 9 Uhr marschieren wir zum Revier, bis um 11 Uhr müssen wir warten. Mittag kommen wir erst wieder im Quartier an, wo man schon längst mit der Essenausgabe auf uns wartet. Und am Nachmittag ist man eben malad. Wir haben auch bald eine Kantine entdeckt, in der man anständiges Bier erhält. Hier spielen wir unseren Skat oder lesen Zeitungen. Dadurch erfahren wir eines Tages, dass Thiepval und Grandcourt von den Engländern genommen worden sind. Es war also höchste Zeit, dass wir dort wegkamen. An einem Mittag erhält Morschlede Fliegerbesuch. Zocher und ich befinden uns gerade auf dem Heimweg von einem Spaziergang. Wir können uns die Geschichte von Weitem ansehen. Auf dem Dach des Hauses, in dem sich die Geschäftsräume der Kompanie befinden, ist zur Abwehr von Fliegern ein Maschinengewehr aufgestellt. Jetzt ist es in Tätigkeit. Die Folge ist, dass das Gehöft mit 3 Bomben bedacht wird. Glücklicherweise wird das Gebäude nicht getroffen. Eine Bombe fällt auf die Straße, eine in den Hof und die dritte in den Garten, wo die Pferde weiden, von denen eins von einem Splitter getroffen wird. 2 Wochen später übernimmt das Regiment die Stellung. An einem Nachmittag gegen 17 Uhr marschieren wir gewehrweise los. Jede Bedienung geht für sich, damit nicht zu viele Menschen auf einmal auf der Straße laufen. Zum ersten Male geht man mit einer gewissen Spannung in die neue Stellung. Man ist neugierig, wie diese beschaffen sein mag, ob Unterstände vorhanden sind und was für welche, ob die Gräben in Ordnung sind, ob es viel Artillerie und Minenfeuer gibt. Das Letztere kann eigentlich nicht der Fall sein, denn man hört nichts davon. Sonst verfolgt uns doch das Rumoren der Geschütze auf Schritt und Tritt. Nach einstündigem Marsch auf verhältnismäßig guter Straße passieren wir die ehemaligen Stellungen vom Frühjahr 1915. Hier erfolgte damals der erste deutsche Gasangriff, durch welchen die Engländer überrascht wurden. In den vorderen Gräben soll damals kein einziger Mann am Leben geblieben sein. Die Stellungen sind jetzt verfallen und verwaschen. Der alte Drahtverhau zieht sich wie ein rotbrauner Streifen durch die Landschaft. Er ist verrostet und mit Gras überwuchert. Eine halbe Stunde später tauchen rechts und links von der Straße Friedhöfe auf. Ungeheure Friedhöfe mit Tausenden von Gräbern und Kreuzen. Stumme Zeugen von gewaltigen Kämpfen, die sich hier auf Landens Erde abgespielt haben. Und wie Symbole für das viele vergossene Blut bedecken unzählige Mohnblumen das ganze Gelände. Zusammengeschossene Dörfer liegen tot in der Landschaft. Halb rechts sehen wir die Trümmer von Langemark. Dort ist das Grab der deutschen Kriegsfreiwilligen, die damals, beseelt von einem unerschütterlichen Glauben, gegen englische Maschinengewehre angestürmt sind. Sie setzten ihr junges Leben ein, um die Heimat zu retten. Sie starben für das Vaterland. Wir erreichen das teilweise zerstörte Sonnebirke. In einem Gehöft sammeln sich die Gewehrbedienungen. Bis in die erste Stellung ist es kaum eine halbe Stunde Weg. Vom Pionierpark, der rechts neben dem Dorf liegt, führt sogar eine Feldbahn in die zweite Linie. Nachdem die Gewehre ihre Standorte zugewiesen bekommen haben, gehen wir wieder gewehrweise weiter. Bis jetzt ist noch kein Schuss gefallen. Es dämmert schon, als wir von einem wegekundigen Mann in die Stellung geführt werden. Einen sumpfigen Landstreifen müssen wir durchqueren. Hier darf man nicht vom bohlenbelegten Weg abkommen. Dann gehen wir an einzelnen verfallenen Gehöften vorbei. Trotzdem es nur noch Trümmerhaufen sind, steht fein säuberlich der Name des Gehöftes auf einem davor angebrachten Schild. Überall da, wo ein Weg abzweigt, ist ein Wegweiser angebracht. Also verlaufen kann man sich hier nicht. Hier herrscht Ordnung. Von solchen Einrichtungen war im Somme-Gebiet nichts zu sehen. Sie wären ja auch innerhalb weniger Stunden verschwunden gewesen. Wir sind angenehm überrascht. Unbehelligt gelangen wir in den ersten Graben. Eigentlich kann man es hier nicht Graben nennen. Flach liegendes Grundwasser lässt keine größere Tiefe als einen halben Meter zu. Infolgedessen wird die Stellung hochgebaut. Zwei Dämme sind aufgeworfen, einer als Brustwehr und einer als Rückendeckung. Nach innen sind die Wände mit Flechtwerk und Brettern verschalt, damit die Erde nicht hereinrutschen kann. Der Fußboden ist regelrecht gedielt. Unter den Brettern befindet sich aber schon Wasser. Ungefähr alle 100 Meter steht ein Bunker, ein Betonunterstand. Einen solchen erhalten wir 5 Mann auch zugewiesen. Wände und Decken haben eine Dicke von 2 Metern. Man muss auf den Knien hineinrutschen, weil der innere Raum nur 1 Meter hoch ist. Auf der Feindseite ist eine größere, verschließbare Schießscharte eingelassen, sodass wir im Notfall aus dem Unterstand feuern können. Nachdem die abgelöste Mannschaft abgezogen ist, machen wir es uns im Unterstand bequem. Es ist inzwischen dunkel geworden. Das Gewehr steht draußen auf dem Standschuss bereit. Zocher und Imme haben die erste Wache übernommen. Thiel ist heute Nachmittag vom Urlaub zurückgekommen und hatte noch nicht Zeit gefunden, seine Pakete auszupacken. Jetzt holt er dies nach. Dabei fällt für jeden etwas ab. Bald sind 2 Stunden vergangen, und jetzt müssen Lorenz und ich die beiden anderen ablösen. In der Stellung geht es ruhiger zu, als wir es überhaupt gedacht hatten. Artillerie schießt hüben wie drüben ganz wenig. Ab und zu tacken Maschinengewehre, bald links, bald rechts einmal. Und der Engländer schießt ebenso wenig wie wir. Er will uns beweisen, dass er auch nicht einschläft. Die Kugeln pfeifen hoch über uns hinweg ins Hintergelände und machen dies unsicher. So vergeht die erste Nacht in der neuen Stellung. Am nächsten Morgen bringt Thiel selbst die Meldung zum Zugführer Reimann. Weil ich gerade Zeit habe, begleite ich ihn. Man kann in aller Ruhe durch den ganzen Bataillonsabschnitt spazieren. Reimann liegt in einem Betonklotz, der ungefähr 100 Meter hinter der ersten Linie auf einer Anhöhe gebaut ist. Von dort aus sehen wir uns die Stellung an. Über unsere erste Linie hinweg sieht man die englischen Gräben, die sich ebenfalls vor einem Höhenzug entlangziehen. Durch das Fernglas kann man die Engländer drüben am Bergeshang deutlich erkennen, die in der Morgensonne vor ihren Unterständen sitzen und Zeitung lesen. Das Vergnügen sollten sie nicht lange haben. Schon rattert im ersten Graben ein Maschinengewehr. Die Tommys verschwinden schleunigst. Durch eine Talmulde sehen wir die Trümmer der berühmten Stadt Ypern. Mit dem Glas kann man deutlich die ausgebrannte Tuchhalle erkennen. Rechts zieht sich die Stellung über lange Marco-Po-Kapelle hin, links verliert sie sich im hügeligen Gelände. Reimann hat Thiel verschiedene Instruktionen mitzuteilen. Er macht Thiel darauf aufmerksam, dass wir nachts gut auf dem Posten sein müssen. Die Engländer würden bald merken, dass hier eine andere Truppe liegt. Deshalb muss mit einem Patrouillenvorstoß gerechnet werden. Wir erhalten auch die Anweisung, jeden Morgen den Unterstand und das dazugehörige Grabenstück zu fegen. Besen sind in den Unterständen vorhanden. Wir lächeln, aber es ist so. Thiel fragt, ob wir auch manchmal sonnabends scheuern müssen. Wir kommen aus dem Großkampfgebiet und sind den rohen, strapazenreichen Krieg gewöhnt. Dort gab es nur zusammengetrümmerte Gräben. Hier sind die Gräben verschalt und gedielt und werden täglich säuberlich gekehrt. Das sind starke Kontraste. Es kann ja auch nicht überall so furchtbar zugehen wie an der Somme. Auch die Front hat ihre Ruhepunkte. Thiel und ich begeben uns wieder nach unserem Unterstand. Anschließend machen wir noch einen Spaziergang durch den ersten Graben. Es ist ja so ruhig und schön draußen, dass man es in dem nüchternen und niederen Unterstand gar nicht aushält. Wir besuchen die zwei Gewehre, die links neben uns liegen. Dann gehen wir noch bis zur Grenze des Regimentsabschnittes, um zu sehen, wer unsere linken Nachbarn sind. Es ist ein sächsisches Regiment. Die Kameraden geben uns Ratschläge und klären uns über dies und jenes auf. Vor allen Dingen sollen wir nicht bei jeder Kleinigkeit schießen, sonst würde die schöne Stellung bald verdorben sein. Die Regimenter, die wir abgelöst haben, sind an die Somme gekommen. Die werden sich schön umsehen. So angenehm enttäuscht, wie wir waren, als wir hierher kamen, so unangenehm enttäuscht werden diejenigen sein, die von hier nach der Somme herunter mussten. Wir müssen zugeben, dass die Stellung sehr gut in Ordnung ist. Wo ein anderer Graben abzweigt, ist ein Schild angebracht mit dem Namen des Grabens und dessen Laufrichtung. In die Rückendeckung sind Latrinen eingebaut, deren Zugang ebenfalls mit der entsprechenden Bezeichnung versehen ist. Im Unterstand müssen wir auch eine unangenehme Entdeckung machen. Es gibt unheimlich viele Ratten. Und die sind dreist und frech. Die beiden Neulinge, die wir am Gewehr haben, sind schon um ihr Brot gekommen, das sie einfach in einem Sandsack aufbewahrt hatten. Wir haben in dieser Hinsicht schon Erfahrungen gemacht und bewahren Brot und Lebensmittel in Blechbüchsen auf. Am Nachmittag kommt Reimann zu uns und teilt uns zu unserem größten Erstaunen mit, dass wir in der kommenden Nacht schon wieder abgelöst werden. Im Laufe des ersten Tages, an dem wir in Stellung waren, ist die Maschinengewehrkompanie des Regiments in drei Kompanien aufgeteilt worden, sodass jetzt jedes Bataillon seine eigene Maschinengewehrkompanie besitzt. Als Kompanieführer haben wir einen jungen Frontleutnant erhalten. Dann sind Reimann bei uns und der alte Kompaniefeldwebel, der die Verpflegung so genau verteilt. Wir sind jedenfalls sicher, dass wir auch weiterhin die uns zustehenden Rationen erhalten, und das beruhigt uns. Schon am nächsten Vormittag müssen wir wieder nach vorn, und zwar in die dritte Linie. Wir beziehen einen Betonklotz, der frei im Gelände liegt. Ein Graben oder Wall ist nirgends vorhanden. An gefährlichen Stellen, an denen nachts die Maschinengewehrkugeln vorbeistreichen, sind mit Sandsäcken Schutzwände gebaut. Unser Unterstand ist sehr stabil, aber niedrig. So niedrig, dass man kaum darin sitzen kann. Man hat immer das Gefühl, von der niederen Decke erdrückt zu werden. Die darin befindliche Holzwolle ist stark mit Läusen durchsetzt. Ratten und Läuse, das sind unsere ständigen Plagegeister. Ihnen haben wir schärfsten Kampf angesagt. Wir machen kurzen Prozess. Die Holzwolle wird auf einen Haufen zusammengeschoben und angebrannt. Dadurch wird der ganze Unterstand einmal richtig ausgeräuchert. Die Asche fegen wir dann sauber heraus. Zocher und Lorenz sind derweil nach dem Pionierpark gegangen, um frische Holzwolle zu holen. In der Nähe liegt ein zerschossenes Gehöft. Dessen Trümmer sind von einer hohen Brombeerhecke umgeben. Die Sträucher hängen voller Früchte. Hat einer Appetit nach Brombeeren, geht er hin und isst sich satt. Imme, der gern und schön zeichnet, macht eine Skizze von dem verfallenen Hof. Hinter den Trümmern befindet sich ein ehemaliger englischer Artillerieunterstand, der uns jetzt als Latrine dient. Da der Engländer den Teil der Stellung nicht einsehen kann, haben wir auch am Tage Bewegungsfreiheit. Bei dem schönen Wetter, das hier oben in Flandern vorherrscht, sitzen wir meistens im Freien und sonnen uns. Dabei erzählen wir Geschichten oder spielen Skat. Und wenn nach ihrem Tageslauf die Sonne im Westen versinkt, halten wir Feierstunde. Wir schauen über die schwermütige flandrische Landschaft, über die Trümmer von Langemark, Pucapello, Sonnebeke. Meist sitzt da jeder für sich allein, um seinen Gedanken nachzuhängen, die durch Gegenwart und Umgebung in ihm wach werden. Zuweilen werden ab und zu auch einige Worte gewechselt. So sitzen wir immer, bis der Abend verdämmert in nebelhaftem Grau. Um diese Zeit fällt gewöhnlich kein Schuss. Es ist eigentlich gar nicht wie Krieg. Unsere beiden Neuen finden das Leben sogar sehr schön. Vor allen Dingen gefällt es ihnen besser als in der Kaserne. Aber sie werden schon noch einmal anderer Meinung. Für sie soll dies hier nur eine Einleitung sein. 5 Tage später müssen wir in die zweite Linie. Und zwar beziehen wir den Bunker, in dem wir Reimann besucht haben, als wir zum ersten Male hier in Stellung waren. Er ist so hoch gelegen, dass wir im Falle eines Angriffes über die erste Linie hinwegschießen können. Der Engländer knallt allerdings mit Schrapnells hierher, aber ganz leichte Sorte. Nachts klatschen ab und zu Maschinengewehrkugeln an die Betonwände. Die Verpflegung erfolgt regelmäßig. Jeden Tag fährt die Feldküche bis nach Sonnebeke. Von hier aus wird das Essen von den Essenholern der einzelnen Gewehre abgeholt. Tagsüber hat man sehr viel Zeit zum Skat spielen oder schlafen. Was man früher einmal an Schlaf eingebüßt hat, kann man jetzt doppelt nachholen. Zuweilen wird es hier auch sehr langweilig, denn man ist mehr auf den Unterstand angewiesen und kann nicht umherstreifen. Nur die Ratten sorgen ein wenig für Abwechslung. Noch nie haben wir so einen Kampf gegen diese zudringlichen Plagegeister zu führen brauchen. Weil es hier keine Leichen gibt, haben sie nichts zu fressen. Der Hunger treibt sie in die Nähe der Menschen. Alle unsere Lebensmittel dürfen wir nicht einen Augenblick offen liegen lassen. Was nicht im Kochgeschirr oder in Blechbüchsen untergebracht werden kann, bewahren wir in einer Handgranatenkiste auf, die mittels eines Drahtes an der Decke aufgehängt ist. Die Tiere sind so frech, dass sie sogar am Tage überall herumschnüffeln, auch wenn wir dabei sind. Wir locken sie mit Brot an, um dann mit einem Stock dazwischen zu schlagen. Trotzdem wir oft den Unterstand säubern und den Eingang gut abschließen, kommen immer wieder neue herein. Nachts rennen sie uns mit ihren ekligen, nackten Schwänzen übers Gesicht, aber wir können nichts dagegen tun. Die Stellung an und für sich ist noch nicht so ausgestorben wie an anderen Kampffronten. Hier ist noch Leben. Die Deckung zeigt grüne Flächen und noch tragen die Bäume herbstlichen Laubschmuck. Vögel aller Arten fliegen hier umher. Sie kommen aus der feindlichen Stellung zu uns und flattern auch wieder hinüber. Für sie gibt es keine kriegsführenden Parteien. Sogar in der neutralen Zone, die zwischen den Stellungen liegt, ist Gras gewachsen. Die Feindseligkeiten werden auch daher weniger hart geführt, weil nebenbei auf beiden Seiten ein zäher Kampf gegen das Wasser ausgefochten werden muss. Die Entwässerungsanlagen müssen dauernd in gutem Zustand erhalten werden, wenn die Stellung nicht ersaufen soll. Ein Arbeitskommando von über 150 Mann ist dauernd zu diesem Zweck auf den Beinen. Zum Bau von Bunkern und Wegen sowie zum Ausbauen von Stützpunkten werden jede Nacht 500 Menschen in Bewegung gesetzt. Jeder Hügel wird mit einem Bunker versehen, sämtliche Telefonleitungen werden in die Erde gelegt. Drahtverhaue, die zum Teil mit elektrischem Strom geschützt werden können, sind überall, wo es notwendig erscheint, gezogen worden. Wir liegen nun in der ersten Linie. Unser Unterstand ist gut, aber sehr niedrig, Läuse und Ratten sind ebenfalls vorhanden. Hinter der Rückendeckung haben wir eine Sommerlaube, in der wir uns tagsüber aufhalten. Es ist da angenehmer als im dunklen Unterstand. Hier können wir nicht so viel schlafen. Am Tag müssen immer zwei Mann wach sein, nachts stehen Doppelposten. Es wird öfter durch Vorgesetzte kontrolliert. Die Besatzung, die vor uns hier war, ist einmal am Tage schlafend angetroffen worden. Der Gewehrführer wurde aus der Stellung verwiesen. Er musste sich bei seiner Kompanie als untauglich für den Posten eines Gewehrführers melden. Dazu war er noch Einjähriger, der später einmal Offizier werden wollte. Der Tag will hiervor nicht so rasch vergehen. Man hat keinen rechten Zeitvertreib mehr. Unser Kartenspiel ist geklaut worden. Zum Glück hat Thiel am zweiten Abend ein Paket erhalten, in dem außer anderem auch ein Bündel Zeitungen war. So können wir wenigstens lesen. Imme und Lorenz knobeln stundenlang mit Streichhölzern. Die Aufbewahrung der Lebensmittel macht immer wieder Kopfschmerzen. Die Ratten passen besser auf als wir. Es kommt sogar vor, dass man sie im Brotbeutel mit wegschleppt. Sie kriechen hinein, wenn auch kein Brot darin ist. Und wenn wir noch so viele totschlagen, es hilft nichts. Dann kommen eben 100 andere. Unsere Artillerie hat sich inzwischen eingeschossen. Jetzt hört man öfter einmal Artilleriefeuer. Wir liegen direkt an der rechten Grenze des Regimentsabschnittes. Im Abschnitt rechts, also in unserer nächsten Nachbarschaft, hat man eine Menge Minenwerfer eingebaut, die nun ihre Arbeit beginnen. In kurzen Abschnitten wandern gewöhnlich nachmittags die großen 2 Zentner schweren Minen hinüber in den englischen Graben und zertrümmern diesen und die Unterstände. Der Tommy wird sich wundern, was dies zu bedeuten hat, noch dazu, wo er hier ebenfalls sehr sparsam mit der Munition umgeht. Wir wissen ja selbst nicht, wozu diese Maßnahmen getroffen werden. Uns ist nämlich gar nicht viel daran gelegen. Eine ruhige Stellung ist uns lieber. Am zweiten Abend gehe ich nach Sonnebeke, um für unser Gewehr Essen zu holen. Ich kann den Kameraden etwas ganz Vorzügliches mitbringen. Es gibt nämlich Reis mit Huhn. Das kam daher. Die Hühnerschar, die die große Maschinengewehrkompanie besaß, ist bei der Auflösung auch mitgeteilt worden. Da sich nun unsere jetzige Kompanie nicht mehr mit solchen Dingen abgibt, sind die ihr zugefallenen Hühner geschlachtet worden. Jede Gewehrbedienung hat ein Huhn erhalten. Thiel verteilt die Portionen. Wir sitzen vor dem Unterstand und lassen es uns schmecken. Alle, die vorbeikommen, riechen den Braten. Ja, den Maschinengewehrfritzen geht es immer gut, sagen sie. Ein daherkommender Leutnant, den wir gut kennen, geht gar nicht vorbei. Wir sind großzügig und unser Kessel mit Hühnersuppe ist auch groß. Er kann für eine Schachtel Zigaretten mitessen. Sogar den Ratten ist die Hühnersuppe in die Nase gefahren. Rundherum rascheln sie und glotzen uns von Weitem an. Aber mehr als schnuppern dürfen sie vorläufig nicht. Als wir fertig sind, werfen wir ihnen die Knochen hin. Dabei beißen sich die Ratten gegenseitig. Im Nu sind die Knochen verschwunden. Ob der Tommy da drüben auch unsere Hühnersuppe riecht? Nachts steht das Gewehr schussbereit auf Deckung. 2 Mann stehen daran Posten, ab und zu werden einige Schüsse abgegeben. Das uns gegenüberliegende englische Gewehr antwortet. Das Spiel wiederholt sich oft während der Nacht. Auch die Gewehre links und rechts von uns beteiligen sich an solchem Geplänkel. Am Tage aber fliegt eine Mine nach der anderen beim Tommy in den Graben. Er tut uns beinahe leid. Seine mühselig zusammengebaute Stellung geht dabei in Trümmer. Auch unsere Artillerie schießt jetzt viel lebhafter als zu Anfang. Wir wundern uns nur, dass sich der Engländer das alles gefallen lässt. Entweder hat er recht wenig Geschütze hier oder er spart Munition. In der 4. Nacht, die wir im Graben verbringen, gibt es eine kleine Aufregung. Abends von 21 Uhr ab stehe ich mit Lorenz am Gewehr Posten. Beim Anblick des Sternenhimmels waren wir gerade mit unseren Gedanken in die Heimat gewandert. Punkt 21.30 Uhr flammt es plötzlich am ganzen Horizont auf. Ein Feuerüberfall. Jetzt ist es aber aus mit der Gemütlichkeit. Wieder die Granatsplitter um die Ohren pfeifen, beinahe wie an der Somme. Für Lorenz ist das etwas Neues. Er ist von der Brustwehr heruntergesprungen und hockt im Graben. Es fliegen in der Luft mehr Balken, Pfosten und Bretter herum als Granaten. Man muss die Ohren spitzen, wenn man nichts überhören will. Thiel kommt aus dem Unterstand und springt herauf zu mir. Er schießt eine Leuchtkugel hoch. In ihrem Schein sehen wir die Engländer drüben auf Deckung stehen. Sie schauen zu, wie wir hier Zunder bekommen. Wir jagen plötzlich einen ganzen Gurt durchs Gewehr und streuen den englischen Graben ab. Das mag den Engländern nicht gefallen haben, denn auf einmal sieht Thiel plötzlich eine englische Mine direkt auf unser Gewehr zusteuern. Er zieht mich von der Brustwehr herunter und wir drücken uns dicht an die Grabenwand. Die Mine hätte beinahe gesessen. Kaum einen Meter vor dem Gewehr krepiert sie auf der Deckung. Eine Unmenge Dreck und Steine prasseln auf uns herunter. Das Gewehr ist teilweise zugeschüttet. Thiel reißt es von der Deckung herab und ich schleppe es in den Unterstand. Lorenz, Imme und ich müssen sofort das Gewehr auseinandernehmen und so schnell wie möglich reinigen, denn es ist vollkommen versandet. Es kann jeden Augenblick benötigt werden. Man kann nicht wissen, was der Engländer im Schilde führt. Thiel geht hinaus. Und während wir mit affenartiger Geschwindigkeit das Gewehr reinigen, kracht es draußen ununterbrochen weiter. Der Ersatz, den das Bataillon bekommen hat, erhält seine Feuertaufe. Verschiedene Leute sind nervös geworden. Sie haben die Postenstände verlassen und kauern im Graben und in den Ecken umher. Thiel muss harte Worte gebrauchen, um einige Leute in unserem Bereich auf der Brustwehr zu halten, bis unser Gewehr fertig ist und schussbereit oben auf seinem Stand steht. Leuchtkugeln erhellen das Gelände. Man nimmt an, dass der Tommy einen Patrouillenvorstoß im Schilde führt, um zu sehen, wer ihm gegenüber liegt. Da setzt unsere Artillerie ein. Sie nimmt den ersten Graben des Gegners unter starkes Feuer, wie es der Engländer wohl nicht erwartet hat. Nach einer halben Stunde flaut das Artilleriefeuer ab, ohne dass der Engländer irgendetwas unternommen hat. Entweder ist sein Erkundungsvorstoß durch das einsetzende deutsche Artilleriefeuer vereitelt worden, oder er wollte sich für das Minenfeuer rächen, das er in den letzten Tagen auf seine Gräben bekommen hat. Der Rest der Nacht verläuft ruhig. Am nächsten Morgen sehen wir erst die Bescherung. Der schöne Graben ist hin. Das Flechtwerk ist an vielen Stellen zerrissen. Pfosten und Steifen sind zerknickt oder herausgerissen. Oft ist der Graben so zusammengedrückt, dass man gar nicht hindurch kann. An der Stelle, wo die Mine eingeschlagen hatte, ist ein ziemlicher Trichter entstanden. Die Erde liegt zum großen Teil im Graben. Wir wundern uns überhaupt, wie der Engländer so plötzlich zu der Mine kam und dass die auch gleich so gut saß. Er hatte bisher noch keine geschossen. Wir müssen in unserem Bereich alles wieder in Ordnung bringen und haben dadurch den ganzen Vormittag zu tun. Reimann stattet uns einen Besuch ab, er ist neugierig, wie es bei uns aussieht. Aber die Sache ist hiervon noch glimpflich abgelaufen. Im ersten Graben hat es nur ein paar Verwundete gegeben. Im Abschnitt des Nachbarregiments, in dem die Minenwerfer stehen, gab es mehr Verwundete, weil er mehr von dem Siegen abbekommen hat. In der zweiten Linie hat allerdings eine schwere Granate den Bunker einer Maschinengewehrbedienung zusammengekippt. Drei Mann sind tot und einer ist verletzt. Nur der Posten, der draußen stand, ist unverletzt davongekommen. Lorenz und Imme haben sich auch wieder von ihrem Schreck erholt. Sie sprechen aber schon nicht mehr vom gemütlichen Krieg. Am Nachmittag gehe ich mit Thiel einmal durch den Graben, um zu sehen, wie hier die Stellung aussieht. Je weiter wir nach links kommen, desto weniger ist von dem Überfall zu sehen. Die angrenzenden Sachsen haben überhaupt nichts davon bekommen. Einer von ihnen meint, wir hätten die Stellung versaut und gönnt uns noch diesen Zwischenfall. Von unserer Seite aus ist für einen der nächsten Tage Vergeltung angesetzt. Artillerie, Minenwerfer und Maschinengewehre sollen mitwirken. Da werden die Engländer lauschen. Wir selbst können an der Geschichte nicht mehr teilnehmen, weil wir in der kommenden Nacht abgelöst werden. Wir waren jetzt 15 Tage in Stellung.